Achtung, wir befinden uns hier in einem Ghetto. Ghetto. Das Wort bezeichnet ein Stadtviertel, in dem bestimmte Bevölkerungsgruppen leben müssen. Früher einmal die Juden, heute die Hip-Hopper, die aber freiwillig. Keine Spaßrapper, wir sind ja nicht in Stuttgart, sondern ultra brutale Gangster-Rapper, denn wir sind in Berlin, Märkisches Viertel, ganz heißes Pflaster. Hier brennen die Mülltonnen, hier dealt praktisch jeder. Diese Frau da verdient ihren Lebensunterhalt mit Prostitution, womit sonst. Dieser Mann da handelt mit Waffen und die da hinten, da halten sich über das, was alle hier interessiert. Wer hat den längsten, wer kann am häufigsten? Der Junkie aus dem Vierten, der zum Frühstück erst... Gangster-Rapper, das sagen sie selber immer wieder, schildern die Welt nur so, wie sie eben ist. Sie sind die CNN-Reporter an den innerstädtischen Fronten und Sido ist gewissermaßen der Korrespondent vom Märkischen Viertel. Hier habe ich Drogen, Freunde und Sex, die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Mittlerweile wird ja auch scharf geschossen. Fachleute warnen, es drohen uns amerikanische Verhältnisse. Aber was heißt das? Kriegen wir dann endlich auch besseren Hip-Hop statt dieser lächerlichen Kopien, diesem zurückgebliebenen Gebrabbel? Weißt du, wie es ist, mit Kreide jeden Tag zu zählen? Jeden Tag dieselbe Wand zu sehen? Oh, wie es ist, keinen Vater zu haben und nach dem Kindergarten? Deutsche Gangster-Rapper haben ganz gute Imageberater, aber was die Musik und was das Rappen anbetrifft, muss man leider sagen, deutsche Gangster-Rapper sind ziemlich schwule Schwuchtel. Um mal in ihrer eigenen Diktion zu reden, denn das sind natürlich nur drastische Metaphern. Und wenn da so viel vom Ficken die Rede ist... Der Arsch hat geblutet und ich bin gekommen, seit diesem Tag sind ich Arschfreaksau. Liebe Eltern, die 13-jährige Gymnasiastin aus Freiburg kriegt so wenigstens vermittelt, dass Sex eine Strafe und Homosexualität etwas Verwerfliches ist. Und das ist ja immerhin schon mal mehr, als sämtliche Wertedebatten der Union je erreichen konnten. Gangster-Rap ist die gesellschaftlich integrierteste, unrebellischste Jugendkultur, die wir je hatten. Gangster-Rapper wollen an dieser Welt und an diesen Zuständen endlich mal komplett nichts verändern. Wir Kulturheinis aus den gutbürgerlichen Altbauvierteln von Berlin könnten zwar jederzeit begründen, warum das trotzdem irgendwie cool und eine identitäre Strategie und emanzipatorisch sein soll. Aber ich fürchte, die Betroffenen würden diese Wörter gar nicht verstehen. Aber wenn sich Müllmänner unterhalten, muss der Müll ja nicht mitreden können.